Von den jungen Leuten, mit denen ich Abitur gemacht habe, sind viele an der Hochschule gescheitert. Sie waren natürlich nicht alle die Kinder von Langzeitarbeitslosen, aber durchaus die Kinder von Menschen, die wissen, was Geldsorgen bedeuten und die auch schon mit Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu tun hatten. Mit einer Freundin habe ich neulich darüber diskutiert, was bei diesen jungen Leuten anders war als bei uns. Wir gingen alles durch, ob es an den Eltern lag, von denen manche kaum Deutsch sprachen, am zu niedrigen BAföG-Satz, an den habituellen Codes innerhalb der Hochschulen oder etwa daran, dass es dort zu wenig Hilfe für sie gegeben hätte? Die Hochschulen in Deutschland geben sich erwiesenermaßen Mühe, für ihre Studierenden da zu sein. Sie haben psychologische Beratungsstellen, engagierte Fachschaften, manchmal sogar Patenschaftssysteme. Und die Ruhr-Universitäten in Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg wurden ja extra errichtet, um den Kindern von Arbeitern das Studium zu ermöglichen. Woran liegt es also, dass so viele dieser Jugendlichen in der Schule gut sind und dann an der Uni nicht?